Michael Mundus, du plochest, die muss nach Schlachos verplan. Kade chalt die Schut auf Bad, die Gleck hilal. Leg ab Gottes, du panun, muss Schlach jantanatun. Tech ich chan und das und aus Chiyak Munna Nashto Kushelan Shulek Chibak